Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Wunderbar, dann begrüße ich heute alle recht herzlich zur Mittwochssitzung der AG Geldordnung und Finanzpolitik. Es ist der 29. Februar 2014. Wir sind heute etwas schwächer besetzt als die letzten beiden Wochen, was wahrscheinlich dem geschuldet ist, dass wir gestern einen interessanten Abend zum Thema Minsky hatten. Und in Bälde werden die beiden Sachen auch von uns veröffentlicht werden. Das ist einmal das Minsky-Gespräch von gestern und das andere ist von Buschbeck. Die sind beide in der Bearbeitung und werden in Bälde dann veröffentlicht werden. Gut, zum Thema Organisatorisches. Wir sind bei der Festlegung des Versammlungsleiters. Ich schlage mich selbst vor. Gibt es Gegenrede oder Alternativvorschläge? Mach mal. Gut, dann übernehme ich das. Die Aufnahme wird von Rolf gemacht. Bitte das noch einzutragen. Genau, wir machen unsere Wortmeldungen hier im Chat vom Mumble und weichen auf das Wortmeldungspad aus, wenn es chaotisch werden sollte, was sehr unwahrscheinlich ist heute. Gehen wir zur Verabschiedung des Protokolls der letzten Sitzung. Klickt mal da drauf und schaut, ob das passt. Falls irgendwelche Anmerkungen sind, bitte jetzt oder auch gerne nachher noch während der Sitzung. Gibt es irgendwas auszusetzen bis jetzt? Das scheint nicht der Fall zu sein, dann ist das erstmal so beschlossen. Gut, dann kommen wir zur Übersicht offener Aufgabe und Projekte und da würde ich bitten, das einmal kurz aufzurufen und kurz durchzugehen von oben nach unten. Und zwar Übersicht ältere Aufgaben. Wir hatten die Nachbearbeitung und Weiterführung vom Grillfest Zinsaussagen. Diese Arbeit wurde von Nikolai Händle gemacht und dann von mir und Heino zwischenzeitlich kurz übernommen. Das ist allerdings jetzt eingeschlafen und ich habe niemanden, mit dem ich das zusammen mache. Deswegen, falls wir das wieder zu einem akuten Thema machen wollten, dann wäre es gut, wenn noch jemand anders mit mir das übernimmt. Gibt es da jemanden, der Interesse hätte? Also direkt nicht, aber ich weiß zumindest von einem guten Papier, was ich letztens in den Fingern hatte zum Thema Zinsen, was es eigentlich komplett abgearbeitet hat. In unserem Sinne, glaube ich auch. Das wäre großartig, wenn du da einen Link reinsetzt. Dann kann ich mir das anschauen und alle anderen, die das interessiert, können das auch lesen. Muss ich gucken, ja. Das wäre super. Dann danke ich dir und schau mir das dann durch. Und wenn ich deine Meinung teile, dann können wir das ja zum Vorschlag stellen, als unsere gemeinschaftliche Aussage zu übernehmen. Sehr gut, danke. Dann hatten wir eine Nachbearbeitung und Weiterführung zum Grillfest Was ist Geld? Ja, das Ganze sollte dann von Patrick in einem Kaminabend aufbereitet werden. Wie sieht's denn damit aus? Weil da habe ich jetzt auch nichts Neues mehr gehört. Und ich habe mit großer Spannung unten gelesen, dass es von mir und Paul weitergeführt wird. Und das ist ebenfalls eingeschlafen. Deswegen würde ich beantragen, da die Verantwortlichen neu zu besetzen. Ja, können wir nur fragen, ob es jemand machen möchte. Ob sich jemand da gut aufsetzt. Sonst streichen wir dich einfach raus und dann schläft es halt. Also mit rausschmeißen meine ich eine Verantwortung rausstreichen. Jo, das wäre sinnvoll. Wie schaut's denn aus? Du hast ja gerade dieses Papier zitiert. Sind da auch Aussagen drin, die in dem Bereich reingehen oder hat das damit gar nichts zu tun? Ich glaube eher nicht. Gut, dann bitte ich das jetzt erstmal rauszustreichen und dann kommen wir zum nächsten Thema, das wieder mal Überraschung von mir bearbeitet wird. Und zwar geht es um die Geldsystemreformvorschläge. Da hatten wir jetzt vor kurzem auch das Treffen mit Buschbeck, der seine Vorschläge gebracht hat. Und das wäre vielleicht auch eine Idee, da mal wieder ein Arbeitstreffen dazu zu machen. Und zwar insbesondere in dem Rahmen von einem Projekt, was wir in München auch mal hatten, zusammen mit Schulem. Und zwar eine Idee, wie können wir dafür sorgen, dass Staatsschulden keine Probleme werden. Und da kann man auch Buschbecks Vorschlag ganz gut einarbeiten. Das würde ich dann über die Mailingliste reaktivieren und dann ist die Frage, ob wir das jetzt noch vor der Euvicon machen oder ob das schlauer ist, das nachher wieder zu aktivieren. Meinungen hierzu, bitte. Also es wäre ein Thema, das für den Europawahlkampf relevant sein könnte. Deswegen ist die Frage, ob wir uns jetzt das, ob ich mir das jetzt als Hauptthema nehme, um da noch eine Vorbereitung zu machen und unter Umständen auf der EuviCon, wenn sich's ergibt, einen Vortrag zu halten oder einen mitzuarbeiten, den dann wer anderes hält. Meinungen? Das ist schwierig zu sagen, weil die EuviCon, ja. Ihr habt ja Piratos Mail gelesen über die Mailingliste. Gestern im späteren Verlauf dann angeblich doch noch eine Entscheidung für Frankfurt und für ein Treffen vor dem 24. Mai getroffen worden ist. Und ja, Piratos sagt vielleicht was dazu. Soll der AMT da etwas vorbereiten für eine EuviCon in Frankfurt oder unabhängig davon? Der PR02 wird aus meiner Sicht die Hauptkoordination für Frankfurt machen. Und soll bis nächsten Dienstag was auf die Beine stellen. Vielleicht schließe dich mit dem mal kurz, ob du da ihm irgendwie helfen könntest. Das klingt nach einem sinnvollen Vorschlag, ja. Naja, die Frage ist halt, was soll das überhaupt sein, die EuviCon diesmal? Das sind doch nur eine Handvoll Leute jetzt irgendwie am Machen. Ja, also meine Frage A wäre natürlich, was für einen Rahmen? Ist das jetzt eine Erarbeitungs-EuviCon für Inhalte? Geht es um die Förderung des Europawahlkampfes mit den Themen, die da relevant sind? Da wäre insbesondere natürlich die Geldreform, Systemreformvorschläge interessant. Oder ist es eine Mischung, wo Europapolitik außen vor bleibt? Ich bin mir darüber nicht klar. Also wie gesagt, wir sind ja noch in der Planungsphase, wo und wann. Da es ja gewünscht ist, dass es vor der Europawahl stattfindet, hat es sicherlich auch ein Wahlthema. Aber es steht auch noch im Raum, dass die Sozialpiraten da mitziehen und gleichzeitig dort ihr Sozialcamp veranstalten. Ja, von daher, die inhaltliche Planung macht natürlich erst Sinn, wenn wir wissen, wo und wie. Naja, um auch dann Referenten zu planen, aber... Ich denke, wenn du Lust hast, komm einfach nächsten Dienstag um 21.30 Uhr dazu und ja, mach mit. Das lässt sich auf jeden Fall einrichten, dann klären wir das nächsten Dienstag und ich mache mir bis dahin ein bisschen Gedanken, wie wir den Wust, den ich bereits an das Text produziert habe, in der Vorbereitung von dem auch im Pad drin, in eine Form gießen, dass man daraus was Sinnvolles machen kann. Gut, das nächste war Aufarbeitung Basisstandpunkte der AK-internen Bildung. Piratos, möchtest du zum aktuellen Stand was sagen? Gibt's keine Änderungen. Gut, wunderbar. Dann zum nächsten Thema Inflation, Themenabend vorbereiten. Wie sieht's damit aus? Ich schließe. Da habe ich mir überlegt, ob ich da mal was, wenn es einfach in einem Wiki mal zusammenpacke und dann zu einem Gespräch einlage, ist aber noch nicht dazu gekommen, dass ich das angegangen bin. Mal gucken, vielleicht demnächst. Möchtest du dich reinschreiben oder machst du das inoffiziell und kündigst es dann einfach so an? Ja, ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt in der nächsten Zeit machen kann, aber also wenn, dann mache ich es halt. Ich würde jetzt nicht mich extra reinschreiben, weiß ich nicht. Gut, wunderbar. Nö, dann wissen wir auf jeden Fall, es gibt Leute, die sind daran interessiert und dann kommt irgendwann mal eine Anmeldung dazu. Ja, erarbeitet, schaut euch das mal an. Gut, wunderbar. Dann das nächste war Erstellung eines Flyers. Das ist ja auch, war speziell für den PPT. Ich glaube, ist das noch aktuell? Dann würde ich das jetzt einmal quasi durchstreichen und dann nochmal, weiß nicht, gibt's noch jemanden, der daran Interesse hat? Arne wollte da was machen, deswegen ist die Frage, ob wir das grundsätzlich noch in der Liste drinstehen lassen oder ob wir es rausnehmen wollen. Das scheint mir auch schon ziemlich alt zu sein und ich sehe da keinen Sinn drin. Also eine gute Idee war es ja mal und das, ne, also gerade dieses Es war in meinem Geld und so ist schon, wenn es gut aufbereitet ist, eine gute Nummer, die wir auch immer wieder benutzen könnten, ja. Finde ich auch. Die Frage ist, ob es ein Team gibt, das sich zusammensetzt, um daraus tatsächlich einen Flyer zusammen zu erarbeiten. Und in welchem Rahmen ist das sinnvoll? Wenn wir den jetzt beispielsweise bei der EuviCon auslegen wollen, einfach als Informationsflyer, dann würde es sich lohnen, das zu integrieren. Ansonsten ist das ein Langprojekt, das mal wieder vor dem nächsten Bundesparteitag aktuell wird, wo die Leute dann wieder zu wenig Zeit haben, um ihn zu erarbeiten. Das war zumindest die Erfahrung der letzten beiden Male, wo dieser Flyer erstellt hätte werden sollen. Deswegen würde sich prinzipiell, wenn wir das machen wollen, anbieten, dass wir das irgendwann mal machen, wenn die Zeit nicht so drängt wie kurz vor dem Parteitag, wenn es noch darum geht, letzte Anträge auszufeilen, umzuformulieren und dann einzukippen. Wisst ihr was? Ich würde vorschlagen, das geht einfach über die Mailingliste und dann schauen wir, ob ein derartiges Team sich zusammenfindet. Ist das ein Plan? Jo. Gut, dann poste ich das im Anschluss an die Sitzung oder morgen irgendwann. Gut, Kaminabend zum Thema sind Aktien, Sachvermögen oder Geldvermögen. Das Ganze wird von Patrick und Axel bereitet und es gab auch eine längere Diskussion beim Vortrag von Jörg Buschbeck auf der im Mumble-Chat. Da hat Dr. Wozniewski auch ein paar Ideen mit reingeworfen, die ich sehr interessant fand. Und insofern wäre das vielleicht interessant, das tatsächlich in Bälde mal stattfinden zu lassen. Wie sieht denn das momentan aus? Ist Axel momentan da? Nö. Nö, ist nicht. Auch Patrick ist momentan nicht da. Gut, dann, ja, wollen wir das, soll ich das auch über die Mailingliste drüber jagen? Ja, mach das. Genau, einfach, dass wir es auch mal schaffen, dass die Liste dann, wenn das abgearbeitet ist, ein bisschen leer wird, weil sonst haben wir so diese Karteileiche hier, diese ganz große, wo die ganzen eingefrorenen Themen drin stehen und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Die Idee war ja ursprünglich auch, diesen Pad aufzusetzen, damit wir eben so eine Struktur haben ungefähr, von was wir an Aufgaben haben und bearbeiten, dass man das dann sukzessive erledigt. Sorry, Matthias? Ach sorry, ich wollte nichts sagen. Deine Lippen waren rot, deswegen. Aber gut, dann auf jeden Fall gibt es schon ein Wiki dazu und Functional Finance wollte Rolf hier auch in einem Wiki aufarbeiten. Ist das schon, steht das Wiki schon? Das Wiki steht noch nicht, aber das ist kein Problem, wenn ich das jetzt am Wochenende online stelle. Ich habe da schon einiges erarbeitet und ich wäre halt dann auch daran interessiert, die Functional Finance in einem Kaminzimmergespräch vorzustellen. Und wir hatten beim letzten Mal darüber gesprochen, das war vielleicht auch noch ein Ökonomen, der das kennt, mit hinzuladen. Und der Helge Peukert war da im Gespräch. Also Frage an Matthias, hattest du bei ihm mal angefragt, ob er ein Interesse daran hat und könnten wir da bald einen Termin finden? Bisher nicht. Das müsste ich mir neu auf die Tagesordnung setzen, Rolf. Ja, bleiben wir dann in Kontakt und besprechen das. Und wenn das soweit ist, dann könnten wir ja über die Mailingliste eine Ankündigung. Genau, bei unserem nächsten Telefonat einfach darüber sprechen und das versuchen zu organisieren. Ich habe seit Jahresanfang noch gar nicht mit ihm gesprochen. Entschuldigung, ich hatte gerade einen Telefonanruf. Macht nichts, Rolf und ich machen das in dem Punkt hier. Gut, wunderbar, dann haben wir noch aus der Mammelsitzung vom 8.1. Blogträge der Reihe populäre Irrtümer als Mehrheitsmeinung abzustimmen. Wie sieht's damit aus? Da habe ich nur in den Raum geworfen und nur reingeschrieben, dass wir es nicht vergessen. Okay, gibt's dafür irgendeine Timeline, wann das passieren soll? Nee, weil wir uns auch noch nicht darüber geeinigt haben, wie in welcher Form das passieren könnte. Gut, dann behaltet das mal im Hintergrund quasi als Reminder unten und dann würde ich sagen, springen wir von dort wieder in unser Tagesordnungspad. Außer es gibt noch irgendwas an diesem Pad zu diskutieren. Das klingt jetzt nicht so, dann gehen wir weiter. Festlegung Protokollführer. Ich schlage vor, das machen wir alle gemeinsam wie normal. Wer überträgt das ins Wiki? Hat das Thomas das letzte Mal hinbekommen? Ich habe noch nicht angeguckt. So einigermaßen. Machst du es nochmal? Ja, kann ich machen. Gut, wunderbar, dann trag dich doch ein. Gut, dann ist das so beschlossen und dann haben wir die Festlegung der Tagesordnung. Ich sehe gerade, wir haben Gott sei Dank noch mehrere Tagesordnungen. Kommen insgesamt 4. Die ersten beiden Punkte sind sehr schnell diskutiert und die nächsten beiden, also insgesamt haben wir 4 Punkte. Ich würde das der Reihe nach abarbeiten. Gibt es Gegenrede? Ich höre keine. Dann würde ich einfach kurz einladen zu einer Nachbesprechung der gestrigen Minsky-Diskussion. Einfach kurz ein paar Worte dazu. Eine Verlinkung dazu zu dem Pad bzw. zu dem Wiki. und dass einfach vielleicht Thomas, der das vorgetragen hat, ein bisschen was erzählt, bloß kurz, und vielleicht noch ein bisschen Austausch darüber. Ja, was gibt es zu erzählen? Wir sind im Prinzip diese Wiki-Seite durchgegangen. Ich habe das vorgetragen, wir haben es diskutiert. Es waren nicht allzu viele Leute da, aber dafür konnte man recht konstruktiv diskutieren. Ich fand es einen recht netten Abend und würde es schon so weitermachen. Ja, es gab eine Aufnahme, wer will, kann sich's anhören. Ja, mehr habe ich jetzt eigentlich gar nicht zu sagen. Es wäre vielleicht interessant, die Aufnahme, wenn die da ist, dann hier auch noch mit reinzustellen, damit Leute, die das lesen, dann auch den Link auf die YouTube-Seite haben, sobald das fertig ist. Gut, gibt's da noch Diskussionen von dazu oder wollen wir zum nächsten übergehen? Gut, dann haben wir, wollte ich eine kurze Ankündigung zur nächsten Arbeitssitzung zur Vision sagen. Ich verlinke noch schnell nachher das Pad und frage, wie es aussieht mit den, was heißt Frage, wie es aussieht, Schwachsinn. Ich bitte um rege Mitarbeit und würde mich freuen, wenn da ein paar mehr Leute dabei sind, weil letztes Mal waren wir sind immer so 3-4 Leute und ich habe immer festgestellt, sobald mal 4 sind, 4 oder 5, dass dann wirklich produktiv was bei rumkommt. Deswegen wäre das super. Also ich verlinke das noch, nochmal herzliche Einladung an alle mitzuwirken und würde vorschlagen, zum nächsten Tagesordnungspunkt überzugehen. Gut, dann Tagesordnungspunkt 3. Michael, entschuldige, dass ich da reinplatze. Wann wolltest du die nächste Sitzung abhalten? Am 1. oder 2. Ist das für einen Wochentag? Samstag oder Sonntag. Ja, okay. Also wenn ich überhaupt kann, dann nur am, also schon beruflich bedingt, nur am Sonntag. Ne? Aber wie gesagt, brauchst keine Rücksicht zu nehmen. Trag dich einfach im Pad ein, dann weiß ich, wann du Zeit hast und dann, wenn da die mehreren Leute Zeit haben, dann findet es da statt. Ich linke kurz den Pad-Link rein und dann gehen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt über. Geldmangel und Finanzpolitik separieren. Matthias, du hast den eingestellt? Ja, ich bin glücklich, dass Patrick jetzt eingetroffen ist. Das ist ja wie, als hättest du es geahnt, dass der Punkt hier auf der Tagesordnung steht, Patrick. Über die Mailingliste habt ihr ja die Diskussion vielleicht ein bisschen mitbekommen. Es haben dann auch ein paar andere noch Statements abgegeben. Habe ich gedacht, ja, das müsste auf die Tagesordnung. Und vielleicht sollte man zuallererst mal den Patrick jetzt fragen, auch wenn er gerade reingekommen ist, was er sich denn genau unter dem Vorschlag da gedacht hat und dass er da vielleicht ein paar Sätze dazu verliert. Ja, hallo erstmal. Der Gedanke ist eigentlich relativ einfach. Also ich sehe so, dass der ganze Themenkomplex Geldordnung eher von fundamentalen Überlegungen geprägt ist, während Finanzpolitik eigentlich sehr nah am Tagesgeschäft ist. Und ich glaube, ein Problem, das wir halt haben, und das hat zum Beispiel der kürzliche Besuch von Keox wieder gezeigt, dass eben nicht allenthalben Verständnis dafür vorherrscht, dass man sich vielleicht mit einem Thema jenseits der aktuellen politischen, wie soll ich sagen, Opportunität oder Relevanz vielleicht intensiv beschäftigt. Das geht mehr in die, sage ich mal, wissenschaftliche Seite, die sich diese AG ja auf die Fahnen geschrieben hat, dass man eben einfach sagt, wie könnte denn sowas einfach aussehen, damit man eine langfristige Vision entwickelt, worauf man zuarbeiten will. Solche Diskussionen sind natürlich nicht besonders zielführend, wenn es jetzt darum geht, tagespolitische Fragen zu beantworten oder eben, sage ich mal, politische Vorschläge, die vielleicht von dieser AG auch erwartet werden, was man sich am Ende im nächsten Wahlkampf auf die Fahne schreiben kann. Und ja, also ich sehe es so, irgendwo gehört das eine vielleicht doch schon zum anderen auch zusammen. Aber andererseits ist es eben so, wenn man sagt, es gibt eben Leute, die keine Lust haben, sich durch endlose Diskussionsthreads zu lesen, wo es um Sachen geht, die nicht innerhalb der nächsten 10 Jahre umsetzbar sein werden, sondern lieber daran interessiert sind, eben an Sachen wie, was jetzt eben gerade auch diskutiert wird, Umlaufgebühr oder meinetwegen auch die Geldvermögenssteuer oder jetzt die Vermögensabgabe, die ja gerade auch auf der Mailingliste diskutiert wird. Für Leute, die eben eher daran interessiert sind, ist es vielleicht interessanter, auf einer Mailingliste, auf einem Forum zu sein, wo eben ausschließlich darüber debattiert wird. Ich meine, man kann ja auch durchaus sich auf zwei Mailinglisten abonnieren und beides mitlesen und sich an beiden beteiligen. Aber vielleicht haben dann diejenigen, die mehr an diesem, sage ich mal, tagespolitischen Geschäft interessiert sind, eine höhere Motivation, weil dann öfter was bei rumkommt, was sie interessiert. Und diejenigen, die sich mehr mit den fundamentalen Fragen befassen wollen, die haben dann eben die Ruhe und die Muße und gehen keinem damit auf die Nerven, wenn sie mal irgendeinen Aspekt unseres Geldsystems so weit beleuchten, dass der, sage ich mal, weniger Interessierte ab irgendeinem Punkt aussteigt. Ja, also ich denke, das ist vielleicht mal ein pragmatischer Ansatz, den man verfolgen könnte oder den man zumindest überlegen sollte. Wenn es so bleibt, wie es ist, finde ich persönlich es nicht schlecht, weil mich ja beides interessiert, aber anderen mag es da anders gehen. Piratus, bitte. Ja, genau das wäre jetzt meine Frage. Gibt es denn Leute hier, die sich nur einer dieser beiden Seiten interessiert zuwenden würden und die andere komplett ausschließen würden? Also gibt es diesen Fall überhaupt? Weil ansonsten bräuchte man das nämlich nicht. Und ich meine, wir hatten das eh schon mal angedacht und das ist dann im Sande verlaufen, weil die Finanzpolitik einfach, ich glaube nur Hetty war da mal wirklich aktiv, das so einzuführen. Und dann hat da keiner mitgemacht. Und da ist natürlich noch die andere Frage, inwieweit betrifft es dann auch, wenn man es wirklich separiert, auch die ganze Steuer. Und wir haben ja eine AG-Steuer auch. Und wäre dann nicht eine Synergie mit denen dann sinnvoll, wenn man das ganz ausbaut? Rolf? Ja, also ich finde diese Unterscheidung Geldordnung einerseits und Finanzpolitik andererseits, so wie Patrick das geschildert hat, gar nicht so treffend. Also ich sehe, dass wir uns hier in der AG zunehmend mit Makroökonomie beschäftigen, in der die Geldordnung eine ganz wichtige Rolle spielt. Und in dem Zusammenhang würde ich sagen, ist auch die Finanzpolitik von Bedeutung, eben auch in theoretischer Hinsicht. Finanzpolitik muss sich ja an konkreten Theorien und Analysen orientieren. Und ich denke, auch damit beschäftigen wir uns hier. Dann zu der Frage Mailingliste, eine Separierung in zwei unterschiedliche Mailinglisten. Kri, bitte, nicht zwischenreden, danke. Verstehe nicht ganz, wo das Problem liegt. Wenn jemand ein bestimmtes Thema auf der Mailingliste erörtert, dann setzt er das Thema in den Betreff, dann gibt's einen Thread und jeder sieht, worüber da diskutiert ist. Und wenn er sich daran nicht beteiligen möchte, tut er das eben nicht. Also ich habe da nie Probleme mit gehabt zu filtern habe an der Stelle das Problem noch nicht verstanden. Thomas? Ja, also ich bin auch eher gegen so einen Vorschlag. Zum einen, weil ich, also wenn man wirklich eine harte AG-Trennung machen würde in zwei getrennte AGs, dann würde man ja irgendwie auch sich selbst schwächen, weil, dann hätte man halt immer noch nur noch so die halben Leute. Also das Einzige, was ich mir eventuell vorstellen könnte, wäre eben wirklich, dass man einfach nur die Mailinglisten aufteilt in so fundamentalere Diskussionen und eher Realpolitik oder sowas. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ja, weiß nicht, so eine allgemeine Trennung finde ich eher nicht so gut. Paul? Ja, also ich finde auch sehr wichtig, dass das auch im Prinzip zusammen bleibt. Also wenn wir uns da auch parallelisieren und das alles auseinandernehmen, dann, wie eben auch Thomas richtig argumentiert hat, auch Rolf, ich denke, wir würden uns bei den wenigen Leuten, die wir ohnehin hier haben, stetig, dann auch nochmal auseinandernehmen. Und ich finde, der Ist- und Soll-Zustand gehört zusammen. Man sieht die aktuellen Probleme und dann sollte man auch darauf hinweisen, dass es da Lösungswege für geben kann. Jetzt zu sagen, okay, wir haben den Ist-Zustand da, man erkennt die aktuellen Probleme, aber dann zu sagen, naja, in zwei Wochen werden wir dann über die Lösungswege diskutieren, das dürfen wir jetzt hier nicht, weil wir uns ja nur um den Ist-Zustand kümmern, finde ich jetzt persönlich nicht so gut, obwohl ich die Logik irgendwo verstehen kann, aber ich sehe jetzt hier da keinen Bedarf für. Bunky. Bungie? Man hört nichts. Also ich höre zumindest nichts. Also ich höre zumindest. Kri, du möchtest was sagen, du bist aber sehr abgehakt. Man versteht dich nicht, Kri. Ja, eine andere Meinung könnte hören. Noch nicht verständlich. Mich? Noch nicht verständlich. Jetzt noch geht's. Nicht verständlich. Wie jetzt? Jetzt geht's. Jetzt geht es. Ja. So? Ja. Ja. Geht es? Ja. Hört man? Ist es verständlich? Ja, rede mal. Du hast ja, rede Echo, mal. Aber rede mal. Das heißt Echo, aber rede mal. Ich wollte ein bisschen einstellen, damit richtig wird. Okay, meine Meinung ist, dass die Trennung irgendwie vollziehen, irgendwelche Weise realisieren wäre gut, weil ich habe gewisse grundsätzliche, die tagesordnungsmäßig, tagespolitisch nicht sehr relevant sind, aber grundsätzlich sehr wirkungsvoll und sehr notwendig sind. Zum Beispiel, wie die Landeigentum und so weiter wirkt und die neuzeitlich findende Landgrabbing und so weiter, right, wie das wirkt und so, muss man schon darüber reden. Aber das ist nicht tagespolitisch relevant. Das ist schon wichtig, dass etwas die langfristigen Dinge auch geredet werden. Bunky, geht's bei dir jetzt? Scheinbar nicht. Mal außen wieder einloggen. Dann Patrick erstmal. Ja, also ich will jetzt auch gar nicht als der große Verteidiger dieser Idee auftreten. Es ist halt nur, sage ich mal, eine Erörterung, Vor- und Nachteile abwägen. Matthias hatte ja das letzte Mal auch in die Debatte eingeworfen. Sind wir eigentlich hier sozusagen nur, um sozusagen Verständnis zu erzeugen und Themen zu durchdringen? Oder ist das Ziel eher auch Politik zu machen? Und ich denke, da sind die Erwartungshaltungen eben verschieden. Und auch da könnte man eben vor diesem Hintergrund sagen, naja, es darf sich natürlich jeder an allem beteiligen, aber vielleicht legen die einen den Schwerpunkt dahin und es nervt sie halt, dass wir teilweise da eben ewig über irgendwelche Themen diskutieren, die dann sozusagen sowieso nicht in praktischer Politik resultieren, während es eben andere gibt, die sagen, die Piraten sind ein Projekt, das kann auch etwas länger dauern, aber Hauptsache man macht das Richtige. Und letztendlich, als die Piraten so ihren Highflyer in der Öffentlichkeit hatte, war das ja im Prinzip das Auftreten, dass man gesagt hat, wir sind eben nicht die, die ständig die Antworten haben und auf jede blöde Frage mit einer blöden Antwort kontern, sondern die eben sagen, jetzt wir stellen eben selber Fragen. Und ich denke, das ist eigentlich das piratige Konzept, aber es vor der Frustration der verlorenen Wahlen kann ich auch verstehen, dass Leute sagen, gut, die Leute wollen halt Antworten haben, also müssen wir ihnen jetzt welche geben. Und da war ja auch die Frage, inwiefern zum Beispiel dann unsere Kandidaten unterstützt werden und wo sie einen Anlaufpunkt haben. Und auch vor dem Hintergrund wäre es vielleicht tatsächlich bedenkenswert zu sagen, naja, wenn es halt um diese Fragen der praktischen Politik geht, da wäre eben Finanzpolitik sozusagen das Forum und wer sich eben makroökonomisch mit dem Geldsystem auseinandersetzen will, der ist halt bei der Geldordnung willkommen. Ich stimme ausdrücklich zu, dass ich auch eine ganz enge Verwebung dieser beiden Bereiche sehe. Eine vernünftige Finanzpolitik kann man nur machen, wenn man das Geldsystem durchdrungen hat. Und je nachdem, was das Geldsystem an sich schon leistet, ist dann die Frage, was Finanzpolitik noch leisten muss. Also insofern hängt das schon miteinander zusammen, ganz klar. Ja, also ich denke, es ist klar geworden, was der Hintergrund und die Motivation des Ganzen ist. Ich habe jetzt mal wahrgenommen, so ad hoc scheint das kein Problem zu sein, was jetzt die Zuhörerschaft bewegt. Wenn wir uns einig sind, dass wir gerne so weitermachen wollen, dann soll es mir mehr als recht sein. Bunky hat geschrieben, und das, weil es immer noch nicht ankommt, glaube ich, oder? Versuchen wir nochmal. Nee. Ist natürlich so, dass klar die PG-Finanzkrise gibt, wo man natürlich auch tagesaktuelle Dinge besprechen könnte. Ansonsten glaube ich auch nicht, dass unser Problem ist, dass wir keine Struktur dafür haben, keine Tagespolitik zu machen, sondern wir machen einfach keine Tagespolitik. Und damit würde ich das Thema eigentlich für meine Begriffe auch ad acta legen, da irgendwas zu trennen, weil es bringt ehrlich gesagt gar nichts. Matthias. Also du sagst, wir machen keine Tagespolitik und das soll auch so bleiben. Das habe ich nicht gesagt. Man kann aber welche machen. Und dazu braucht man keine neue Struktur. Man kann sie einfach machen. Gut, das klingt ja schon anders. Also ich habe auch jetzt das Thema nur aufgegriffen, weil es auf der Mailingliste halt, wie gesagt, auch einige gegeben hat, die sich dann dazu geäußert haben. Hätte ich es heute Abend nicht da, Arne und Axel und so weiter. Okay, aber ich finde, anknüpfend an Rolf Müller, dass wir eigentlich von unserem ganzen Wesen her eigentlich verstärkt in so eine Richtung gehen, die sagt, dass wir uns eigentlich mit politischer Ökonomie beschäftigen, weil wir diese politischen Komponenten und die geldsystemischen ja irgendwie versuchen zusammenzuführen. Das ist der erste Schritt eigentlich, um dann anschließend zu Politikempfehlungen zu kommen. Ich habe aber immer beklagt, und das also bedingt auf jeden Fall, dass wir beides zusammenhalten müssen. Ich bin da auch nicht für eine Trennung, wie die anderen auch. Aber mir hat immer es missfallen, dass wir keine Tagespolitik gemacht haben. Dass wir auf wichtige Entwicklungen einfach nicht reagieren, beziehungsweise die nicht hier diskutieren und dann irgendwie versuchen auszuwerten. Das haben wir eigentlich nie gemacht. Ich weiß nicht, wie wir diese Problematik lösen können, ob das innerhalb der Gruppe überhaupt geht und gewollt ist, oder ob man da was anderes machen müsste. Wobei ich jetzt nicht die PG-Finanzkrise und die ESM, das ist aus diesem Sonderfall heraus entstanden. Das hat sich immer nur um die Europäische Währungsunion-Krise dort gekümmert. Also nicht jetzt wirklich um eine allgemeine Finanztagespolitik. Also insofern ist es nicht ganz vergleichbar, was Bunky eben gesagt hat. Und außerdem ist die ja auch tot im Augenblick, wie ihr wisst. Also ist es gewünscht, Tagespolitik zu machen oder nicht? Ich habe mich zu Wort gemeldet. Ich muss sagen, also ich kann diesen Vorschlag von Matthias sehr, sehr gut verstehen. Mir ist es auch zu wenig, wo man sagt, naja, was hat denn jetzt wieder Schäuble gemacht oder hier unsere großen Meister in Amerika und so weiter. Also ich finde, man sollte es konstant ins Pad reinschreiben und zwar als vor dem Ende der Sitzung sozusagen, bevor Sonstiges kommt oder im Bereich Sonstiges und dann nochmal nachfragen, hier sollen wir nochmal ein aktuelles Thema heute besprechen, ja oder nein, und dann kann man ja nochmal da reingehen oder wenn eben kein Interesse ist, dann bleibt es eben außen vor. Aber quasi da in der Timeline einen stetigen Punkt da zu setzen am Ende unseres Treffens hier jeden Mittwoch, würde ich als persönlich sehr gut empfinden. Das finde ich sogar einen guten Vorschlag, aber erstmal als nächstes Patrick. Zum Thema Tagespolitik. Also die Idee war ja mal, dass wir uns bemühen, Konsenspositionen zu entwickeln und ausgehend von diesen Konsenspositionen dann eben Stellung nehmen zu tagespolitischen Themen. Irgendwie ist das ganze Thema Konsensabstimmung eingeschlafen. Ich habe ja den einen oder anderen Beitrag dazu geleistet, der dann auch durchgekommen ist. Vielleicht wäre es einfach mal bedenkenswert, diesen Prozess wieder aufzunehmen. Wir haben ja jetzt neues, frisches Blut im Moderatorenteam, Koordinatorenteam besser gesagt, dass man einfach sagt, lasst uns doch einmal im Monat eine von den vielen Positionen, die schon erarbeitet worden sind und im Wiki stehen, nehmen, diskutieren, meinetwegen auch grillen in die eine oder andere und dann eben abstimmen, sodass man dann eben wirklich sagen kann, das ist eben unsere Konsensposition, und wenn sozusagen tagespolitisch etwas auf die Agenda kommt, auf das man reagieren kann auf Grundlage dieses Konsenses, dann könnte man auch relativ schnell was in den Blog oder so weiter schreiben, ohne dass man da eben groß Rücksprache halten muss, weil es ist ja nun mal Konsens. Und je reichhaltiger eben dieses Repertoire an Konsenspositionen ist, umso vielfältiger sind auch die Themen, auf die man dann eben schnell reagieren kann. Also ich sehe das sozusagen als die Grundstruktur, und die Tatsache, dass wir eben so wenig auf irgendwas reagieren, mag auch daran liegen, dass sich da weniger aus der Deckung dann eben trauen, weil eben nicht klar ist, ob das nun wirklich die Konsensposition der Gruppe widerspiegelt. Insofern ist da was ein bisschen im Sand verlaufen, was eigentlich Grundlage gewesen wäre. Also meine Empfehlung dazu ist, lasst uns diese Sache wieder aufnehmen, zügig Konsenspositionen beschließen, und wenn dann mal tagespolitisch etwas anliegt, ist jeder ermächtigt, auf Grundlage dieses Konsenses sich zu äußern. Aufgrund dessen steht ja in unserem Pad mit offenen Aufgaben ganz unten drin, dass wir überlegen sollten, die populären Irrtümer auf dem Blog in Konsensposition zu fassen. Nur so das, falls du das, Patrick, noch nicht mitbekommen hast, das steht schon auf der Agenda, muss sich nur jemand drum kümmern quasi. Ansonsten erstmal Piratos. Ja, ich wollte nur noch einwerfen, dass natürlich jeder hier berechtigt ist, Tagespolitik zu machen und sie hier auch vorzutragen oder auf einer Mailingliste anzustoßen. Ich glaube, das muss man uns nicht irgendwie auf die Fahnen schreiben. Das kann jeder machen, wenn er das für nötig hält. Und und einfach loslegen. Also ich finde immer dieses wir müssten mal einfach machen. Ja, das ist viel einfacher, als es auszudiskutieren, es einfach zu machen. Matthias? Naja, also Tagespolitik ist jetzt auch vielleicht ein bisschen zu verengt. Was ich auch zu einem großen Teil damit meine, ist, die aktuellen Entwicklungen in ganz wichtigen Quellen zu berücksichtigen. Also zuallererst springen mir da ins Auge der Tagesanzeiger und die FAZ, die wirklich eine ausgezeichnete Arbeit machen, indem sie uns die aktuellen Entwicklungen in der Verknüpfung von Wissenschaft und Politik, Finanzpolitik, Geldtheorie dauernd aufbereiten und darüber hinaus noch andere viele Quellen, die ich jetzt nicht alle aufzählen möchte. Die habe ich früher immer auf die Mailingliste gesetzt, heute meist nur noch über Twitter und so weiter. Das haben wir nie aufgenommen. Das ist relativ nah am aktuellen Geschehen, was draußen diskutiert wird. Wir können natürlich sagen, das ist alles Mainstream, das wollen wir nicht und so weiter. Ich habe mich immer davon inspirieren lassen und von meinen Vorträgen bei der EuviCon bis auch zu den Panels dort von dem leiten lassen und habe das immer wieder hier zur Verfügung gestellt. Aber das haben wir nie, das diskutieren wir eigentlich nicht, sondern wir tun eher aus den Gedankenmodellen von Einzelnen von hier mit ihrer jeweiligen geldtheoretischen Sicht dann diese gemeinsamen Positionen entweder entwickeln oder auch nicht. Und diese Reflexionsebene zu diesen von mir genannten Quellen, die ist nicht existent nach meiner Meinung. Vielleicht ist es mehr das, was ich da vermisse, als jetzt Tagespolitik. Wolf? Ich wollte noch mal was zu den Konsenspositionen sagen. Das ist natürlich toll, wenn wir hier fortschreitend einen größeren Konsens in der Gruppe erreichen. Ich habe allerdings die Beobachtung gemacht, dass sich recht wenige an den Abstimmungen beteiligen, wenn es um Abstimmungen zu konkreten Aussagen geht. Und ich denke, damit verliert das auch an Aussagekraft. Ich denke, wenn wir das jetzt konkret machen, bestimmte Aussagen festzurren wollen als eine Mehrheitsmeinung, dann muss irgendwie klar sein, dass auch das Interesse bei einer größeren Zahl der Mitglieder hier besteht, das zu tun. Und vielleicht müssen wir einfach auch den Diskussionsprozess in Form von inhaltlichen Gesprächen zu diesen konkreten Punkten ein bisschen mehr betonen, denen mehr Raum einzuräumen und halt künftig nicht einfach hier in einer Mumble-Sitzung beschließen, was jetzt als nächstes die konkreten Positionen sind, über die wir abstimmen und die ins Wiki kippen, sondern das vielleicht so gestalten können, dass sich da auch deutlich mehr Leute dann an den Abstimmungen konkret beteiligen. So, ich bin dran. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Deswegen der nächste ist Patrick, glaube ich. Okay, danke. Rolf, was du sagst, finde ich richtig. An sich war ja mal so der Grundgedanke, jemand formuliert eine These, legt sie ins Wiki, dann diskutieren wir darum, meinethalben auch bei einem Grillfest. Dann ergibt sich irgendwas und hinterher beschließen wir, ob wir das zur Abstimmung wollen und dann stimmen wir drüber ab. Es hat sich ja im letzten Jahr rausgestellt, dass die Lust anscheinend, sich da ins Grillfest oder in den Kaminabend zu begeben, nicht so groß ist, wie man vielleicht gehofft hat. Auch das ist ja eine Geschichte, die eingeschlafen ist. Ich hatte vor kurzem angeregt, dass Tommy sich da mit seinem Konzept da mal irgendwie stellt, aber irgendwie hat er wohl auch keinen Sparring-Partner gefunden. Also ich fände... Nein, da gab es eine Diskussion. Also er war schon hier mit seinem Konzept. Wir haben ja auch diskutiert. Ja, gut. Auch in größerer Runde. Ach so, gut, dann war ich halt nicht dabei, aber schön, wenn das dann passiert ist. Die Frage wäre jetzt, ja, was macht man jetzt zum Beispiel damit? Also im Prinzip muss das ja immer der Weg sein, dass sich jemand hinstellt mit irgendeiner Aussage und das dann vielleicht nicht nur auf der Mailingliste, sondern tatsächlich in Form eines Grillfestes oder eines Kaminabends oder eines wie auch immer gearteten Mammels in der Gruppe diskutiert wird. Vielleicht sollte man das auch größer ankündigen, weil das vielleicht auch den einen oder anderen Zuhörer wieder interessiert. Ich habe auch das Gefühl, dass die, also ich, rein subjektiv kann ich jetzt nicht irgendwie mit Zahlen belegen, aber dass die Reichweite der Gruppe etwas geringer geworden ist, was man auch an der Zahl der Zuhörer sieht. Und das ist vielleicht einfach deshalb, weil eben nichts Strukturiertes passiert. Es wäre wahrscheinlich schon wünschenswert, da einfach mal diesen Prozess einfach zu definieren, genau zu sagen, der Weg zu einer Aussage oder zu einer Haltung ist eben 1, 2, 3, 4. Und wenn wir ein neues Thema haben, das wir so durchkauen wollen, dann ziehen wir das eben entsprechend durch und 5 Wochen später haben wir dann eben eine neue, wie auch immer geartete Entscheidung oder einen Konsens oder was auch immer. Das fehlt halt so ein bisschen, sondern wenn ich jetzt gerade auch die Mailingliste verfolge, die Diskussionen, die jetzt wieder über das Sparen und so geführt werden, die hätte man vor 2 Jahren genauso posten können, da wäre mit denselben Protagonisten genau dasselbe rausgekommen. Also es gibt keinen strukturierten Prozess, der die Sache irgendwie kontinuierlich weitertreibt, sondern es zirkuliert. Ja, gebe ich dir recht. 2 Dinge wollte ich sagen. Woran liegt es, dass es so ist? Es liegt zum einen daran, dass wir keine feste vorgegebene Struktur haben, was wir hier tun, wie wir hier tun. Darüber könnte man sich natürlich Gedanken machen. Aber das zweite Problem ist vor allem auch, dass sich die Leute in, egal was man vorgibt als Struktur, dann in dieser Struktur beteiligen müssen. Und zurzeit ist es so, dass viele Aktionen laufen, viele Vorschläge auch laufen, viele Ideen laufen, was man alles tun könnte und müsste und sollte. Wenn es dann darum geht, ja, jetzt hier, lass mal das machen, dann ist die Beteiligung, ich sage mal, zu gering, um da was Richtiges auf die Strecke zu bringen. Ich nenne mal nur ein Beispiel. Heute hier wurde gerade von Tagespolitik gesprochen, man könnte ja mal und so. Ich erinnere daran, dass ich am Anfang dieser Woche genau dazu aufgerufen habe, nämlich einen Artikel zu schreiben zur Konferenz der Wirtschaftsgedönse in Davos. Und die Resonanz war, ja, ne? Und ich werde auch in Zukunft jetzt versuchen, immer wieder dazu aufzurufen, zu bestimmten Themen Artikel zu schreiben, die auf den Blogs der Piratenpartei.de auf möglicherweise veröffentlicht werden können. Und ja, da das spontan quasi passiert, wenn mir was einfällt oder was irgendwas aufträgt, werde ich das halt über die Mailingliste kundgeben und entweder es meldet sich dann jemand oder es meldet sich niemand. Und wenn sich niemand meldet, ja, dann gibt's halt keine Tagespolitik. Matthias, bitte. Ja, das bedeutet ja, dass ein Einzelner ein Thema aufgreift und dann den Artikel schreibt und dir vorlegt als Online-Redakteur. Ohne, ja, dass es hier in der Gruppe behandelt worden ist. Im Zweifelsfall könnte das auch so sein, ja. Aber derjenige muss ihn ja nicht alleine schreiben oder derjenige muss nicht das der Gruppe vorenthalten, was er da zum Blätter bringt. Patrick? Ja, ich hatte ja mal auch diesen Ansatz da probiert vor 2, 3 Wochen. Ich hatte ja einen Vorschlag für einen Blogartikel gemacht. Darauf bist du ja auch freundlicherweise aufgegangen. Leider hatte ich keine Zeit da jetzt für ein ausgiebigeres Gespräch dazu. Aber das ist eben genau diese, sage ich mal, das, was ich eben meine, wenn wir Konsenspositionen haben, dann braucht da eben keiner auch einen Bauchschmerz zu haben, auf der AG Geldordnung Blogseite etwas zu schreiben, was in Übereinstimmung mit der Mehrheitsmeinung ist, weil im Zweifelsfall hat er die Mehrheitsmeinung dafür. Und so könnte man dann eben auf solche Sachen reagieren. Wenn Matthias in der FAZ einen interessanten Artikel liest, dann schreibt er halt auf unserem Blog was dazu. Und solange er sich da sozusagen wohlfühlen kann, dass er damit die Mehrheitsmeinung der Gruppe trifft, wird wahrscheinlich die Mehrheit auch keinen Widerstand gegen einen so selbst verfassten Artikel haben. Oder wenn Wischer sagt, ich habe hier was zu Davos, ich würde da gerne was zu schreiben. Das Problem ist halt, wenn man diese Basis nicht hat, dann begibt man sich natürlich immer in das Minenfeld am Ende da, sozusagen vorgehalten zu bekommen, dass man im Namen der AG etwas geäußert hätte, was ja vielleicht nicht unbedingt AG-Mehrheitsmeinung ist. Und dieses Problem hatten wir ja in der Vergangenheit. Deshalb ja mein Vorschlag, je mehr man sagen kann, ich kann mich auf eine Mehrheitsmeinung verlassen, desto freier kann man da im Prinzip agieren. Ich gebe aber Rolf recht, was ist eine Mehrheitsmeinung wert, wenn sich nur 10 Leute daran beteiligen? Deshalb wieder dieser Prozess, wir müssen das eben strukturierter vielleicht machen, mehr publizieren innerhalb der Gruppe, vielleicht auch innerhalb der Partei, probieren da eben ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und dann hätte man vielleicht auch wieder Mehrheitsmeinungen, die den Namen verdienen. Also das hängt sozusagen alles so ein bisschen damit zusammen. Und um kurz das noch zum Abschluss zu bringen, ich würde den Blogartikel dann auch irgendwann mal in den Blog schmeißen wollen, auch wenn sich keiner außer Wischer an der Diskussion in verstärkter Form beteiligt hätte. Vielleicht können wir ja im Nachgang nochmal kurz darüber diskutieren. Ich will jetzt das Thema nicht hijacken. Jo, sehr gern. Matthias? Ja, danke, Patrick. Du hast da eigentlich schon ein paar Sachen gesagt, die ich eben sagen wollte. Das Risiko, dass man dann auseinandergenommen wird, weil man sich nicht mehr auf der gemeinsamen Basis bewegt, das ist ja dem einen oder anderen dann auch widerfahren. Ja, das, mir fehlt noch ein weiterer Aspekt, das ist die Reflexion einfach von unserem Tun hier zu Entwicklungen, die halt anderswo stattfinden. Also das ist auch noch eine Komponente, die man vielleicht mal reflektieren sollte. Es gibt ja die verschiedenen Interpretationsrichtungen draußen. Wir sind ja in einem gewissen Sinne im Neuland, was passiert, auch wenn wir, wie gesagt, schon eine Basis von Gemeinsamkeiten hier glauben, gefunden zu haben, bleibt dennoch unheimlich viel offen. Und da muss man halt ab und zu mal hingucken, wie sieht es denn jetzt diese Richtung, die um diese FAZ-Journalisten da aufgebaut sind. Wen tun die hauptsächlich als Kronzeugen heranführen? Wen tun die hauptsächlich hier als theoretische Grundlagen benutzen für die derzeitige Erklärung, dass was passiert? Was machen die Schweizer? Wen benutzen die? Wen führen die heran? Und so weiter. Und das könnte noch ausgebaut werden. Letztendlich ist die Sache von Einet, von Lord Turner genau in die richtige, in die gleiche Richtung. Also das sind einfach ganz verschiedene Zentren, die sich genau in dem gleichen Themenkreis bemühen. Ob die teilweise interessengesteuert auch sind, sei es mal dahingestellt, das mag ich gar nicht von der Hand zu weisen. Das haben wir ja damals gesehen, als Patrick Bernau und Marc Dietli bei uns waren. Dennoch, was ich bisher wahrnehme, sind das mit die wichtigsten Zentren, da gehören bestimmt noch ein paar wenige andere auch noch dazu, die wir einfach reflektieren sollten. Also, aber wie gesagt, wird von uns bisher nicht gemacht. Ob das jetzt tagesaktuelle Politik ist, Geldtheorie, das ist eigentlich alles. Das ist politische Ökonomie, das ist alles unter unseren Themenkreisen zu subsumieren. Aber da kannst du nicht einfach sagen, ich habe jetzt einen guten Artikel da gelesen und dann mache ich einen Blogartikel da draus. Das geht einfach nicht. Den muss man einfach erstmal diskutieren, gemeinsam. Auf die Tagesordnung. Ja, das ist ein Punkt, den wir machen, genau. Sonst noch was jetzt hier? Ja, Matthias, kann eine, Entschuldigung, wenn ich dazwischen komme. Gibt es, warum jagst du sowas nicht durch die Mailinglist? Das habe ich im Laufe der Zeit also auch gesehen. Aber bei mir hast du einen treuen Leser. Ja, also nach wie vor läuft das also mein Twitter-Account. Den kann ich dir gerne nochmal geben, da findest du auch alles. Das ist etwas einfacher vom Handling und so weiter und das habe ich umgestellt im Laufe der Zeit. Das habe ich früher immer gemacht, ja, aber das, wie gesagt, habe ich auf Twitter umgestellt. Also ich fände es auch schön, wieder mit Twitter umzugehen. Bitte nacheinander. Ich schließe mich der Meinung meines Vorredners an. Poste auch einfach die Links, auch wenn du vielleicht den Eindruck hast, dass die nicht wahrgenommen werden, weil dann nicht notwendigerweise Reaktionen kommen. Also ich finde es immer schön, wenn einer aus der Gruppe... Wird man die Mehrheitsmeinung finden? Schule? Ja, das wesentlich jetzt gesagt. So oder so ähnlich, ja. Patrick, hast du diese drei Videos von Lord Turner dir schon angeschaut? Drei Videos von Lord Turner? Nee, ich habe mir jetzt hier einiges angeschaut zum Abhörskandal oder zu den Anarchisten in Spanien. Aber Lord Turner habe ich jetzt, war das auf der Mailingliste? Ich glaube ja, Schulim hat es gesehen, Wischer hat es gesehen, Wischer hat ja eben nochmal zu Turner kann man auch noch einen Blogartikel nochmal machen. Ich würde aber gerne deine Meinung über die Darstellung, über das Kreditgeldsystem, die Turner da vornimmt, von dir nochmal hören. Ich tue es hier gleich nochmal reinposten, es ist auf meinem Blog, aber die drei Videos sind dort verfügbar. Na, dann schaue ich es mir mal an. Sekunde. Nochmals, ich kann jedem von den Geldpiraten empfehlen, unbedingt diese Turner-Geschichte sich sorgfältig anzuhören. Ja, kann man machen. Ich würde sonst das Thema 3 jetzt abschließen. Außer wir haben noch eine Konklusion, die wir machen können aus dem, was wir eben gesagt haben. Also trennen der Themen Geldordnung Finanzpolitik. Nach derzeitigem Stand bleiben wir erstmal zusammen. Finde ich gut, ja. Finde ich auch. Und alles, was da an Vorschlägen ist, ja, also wir haben so viele Möglichkeiten, zur Zeit was zu tun. Also eher müssen wir uns fokussieren auf eine Sache, als noch überlegen, was wir alles nicht tun könnten oder noch tun könnten. So. Ansonsten würde ich jetzt zu Top 4 übergehen, wenn jetzt nicht gleich einer schreit. Dann bitte Top 4. Wird es reingestellt? Nächste Events, ich glaube Cosmic. Ist Cosmic noch da? Ja, sorry, ich bin noch da. Dann bitte. Ja, ich wollte mal anregen, wieder drüber nachzudenken, die Podiumsdiskussion fortzuführen. Wir haben ja immer so im März, April ging es dann eigentlich los und haben dann so in den Frühling, Sommer rein, haben wir immer schön alle 4 Wochen Events gemacht und fände ich cool, wenn wir dieses Jahr das auch wieder hinkriegen. Ich habe jetzt mal, das sollte eigentlich, steht auch in dem Artikel, den ich damit verlinkt habe, die Sache mit Club of Rome sollte eigentlich schon vor einem Jahr stattfinden. Also wenn sie jetzt demnächst mal läuft, wäre es echt cool. Und das wäre so ein Vorschlag. Also würde ich mal gern demnächst anberaumen, dass wir das machen. Und wollte euch mal fragen, was könnt ihr euch vorstellen? Wie geht's weiter? Welche Leute brauchen wir hier? Und mit welchen Leuten wollen wir uns weiter verständigen und austauschen? Also ich hoffe natürlich wie immer, dass der Matthias noch ein paar Leute in der Pipeline hat, die er damit einbaut und wollte einfach mal in die Runde fragen, wen ihr gerne sehen würdet zum Beispiel hier bei uns. Ich kann ja mal kurz was sagen, wenn sich sonst keiner zum Wort meldet. Wir hatten ja schon öfter mal über den Herrn Felver gesprochen. Der hat jetzt ein neues Buch angekündigt, das im April, glaube ich, herauskommt, wo er auch detailliert mir mal wieder über Geld redet. Da könnte ich mir vorstellen, ihn einzuladen, müsste man aber jetzt wahrscheinlich langsam angehen, weil der Terminkalender immer von ihm jetzt ziemlich voll ist, wenn man denn einen Termin haben möchte. Und dann weiß ich natürlich nicht, wie er im Zuge des Wahlkampfes da, ob er da Lust hat, denn zu den Piraten zu kommen, aber das müsste man dann da fragen. Also die konkrete Gelegenheit, Felber zu fragen, wird sich wahrscheinlich nächsten Monat ergeben, weil der hier in München einen Vortrag bei der ÖDP hält. Und da gehst du hin? Auf jeden Fall. Wie schaut's aus, Schulim und Thomas? Ah, Thomas ist gerade draußen, ich sehe es. Wann im nächsten Monat? Jetzt am Anfang? In 3 Wochen findet das statt. Kleine Sekunde, ich schaue schnell nach. Ja, würdest du dich drum kümmern, also den Felber mal zu kontakten? Ja, Felber ist immer früher an seiner wie nennt man die denn, Managerin oder Terminmanagerin gescheitert. Und dann habe ich ihn bei der Monetative interviewt, dann sind wir uns doch begegnet, aber ich habe keine direkte Zugangsmöglichkeit zu ihm, sondern lande immer erstmal bei seiner Managerin. Jo, ist klar. Ja, deswegen wäre es, wenn man persönlich ansprechen könnte auf so einem. Also wenn das jemand in München hinbekommt, ihn dann direkt vor Ort hat, wäre das wahrscheinlich einfacher. Das weiß ich nicht, weil ich glaube nicht, dass er die Termine selber vereinbart, wenn das sonst die Managerin macht. Klären einfach, ob er bereit wäre, das zu machen, dann ist es einfacher als andersrum. Also der ist natürlich auch gewinnorientiert. War das Problem damals. Also ich habe da bestimmt 3-4 schöne Gespräche mit ihr geführt, aber es hat zu nichts gefruchtet. Erst bei der Monetative konnte ich ihn kennenlernen. Aus ganz anderen Zusammenhängen. Also wenn ich mir das anschaue, also 14, 15, 15, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 28 von den Tagen, wo der aktiv ist, dann geht's am 4. März weiter. Also der Terminkalender ist sehr voll. Aber was ich mir eben vorstellen kann, dass das mit Online-Konferenz so ist, dass man das mal spontan zwischenschieben kann, wenn ihn das interessiert. Schau mal, Fragen. Cosmic, du hast ja vorhin noch gesagt, dass du gern Anke Domscheit-Berg und ihren Mann mal bei uns hättest. Nee, ich habe das gerade reingeschrieben. Jetzt hat aber der Cosmic im Vorfeld auch in einem Skype-Telefonat mit mir gesagt, das ist ein Zufall, Paul. Ja, ich habe ihr doch eine Mail geschrieben. Ich habe aber noch keine Antwort bekommen, aber möglicherweise kann ich sie morgen mal persönlich ansprechen, weil sie hier in Berlin mit Schirmacher ihr neues Buch vorstellt. Da das ja wirklich 2 Galionsfiguren sind, die draußen im Augenblick oft gehört werden, wäre es sicherlich sinnvoll für uns mal mit ihnen abzuchecken, wie weit da Schnittmengen existieren, die sie auch interessieren würden. Also gerade mit den beiden fände ich das sehr interessant, sich mal zusammenzusetzen. Wie seht ihr das? Ja, ich habe es ja gerade gesagt, das sehe ich auch so. Ich habe sie ja auch angesprochen auf die Eubikon. Sie hat mir per Chat, Facebook-Chat geantwortet, dass sie eben ihren vollen Terminkalender leider hat und dass sie an der Eubikon nicht dran teilnehmen könnte. Aber ich denke, sie ist ja eher eher von dem Termin ausgegangen, 12. 13. April. Und vielleicht kann man Sie ja auch, wenn wir Sie hier in der Podiumsdiskussion mal einladen würden, auch zu überzeugen, vielleicht irgendwo im Anfang Mai zur EUVICON 4 kommen könnte oder eben halt, wenn wir eine EUVICON 5 tatsächlich auch machen nach der Europawahl, eben, was weiß ich, im Herbst irgendwo, dass sie dann eben an der EUVICON dran teilnehmen könnte. Ich habe eigentlich gemeint, hier der einfache Weg bei uns in der Mumble, da hat sie wenig Aufwand und ihr Mann, da sitzen sie zu Hause und wir können mit denen eine Stunde oder eineinhalb reden. Also das dürfte immer machbar sein. Ja, gibt es noch Vorschläge? Matthias, was ist bei dir noch so? Ja, ich frage jetzt erstmal mal ab, dass, ob hier aus der Gruppe wirklich mal wirklich heiß jemand gewünscht wird und so weiter oder ob man da überhaupt Bontrop und ich bin nicht zu Tyler Durden vorgedrungen. Was hast du gegen Bontrop? Nichts, habe ich heute wieder was gelesen. Alles in Ordnung mit Bontrop und so weiter. Aber das kann ja auf verschiedene Schultern verlagert werden. AMT, du bist auch ein guter Moderator und kannst eine Session mit Bontrop auf jeden Fall organisieren für die Gruppe und ich kann mir auch den Patrick und den Vischer gut vorstellen in dieser Funktion. Also das sollten wir auch etwas verteilen in der Gruppe. Bin ich ganz bei dir, bloß ich kann immer nur was organisieren, wenn mir Leute zurückschreiben, die ich anschreibe. Und ich habe eben von Nico keine Rückmeldung gekriegt, weil der hat ja noch die direkten Kontakte. Oder wen soll ich da sonst jetzt erstmal kontaktieren? Nico Kern oder was? Ja. Ja, der reagiert letzte Zeit auf ziemlich wenig, da hast du recht. Auf alle Einladungen zur EUVICON hat er auch nicht reagiert, zu den Orga-Sitzungen. Rolf, du noch jemand? Ja, ich habe ja jetzt zwei Namen nochmal reingeschrieben. Ich habe Rolf gefragt. Also konkret Personen könnte ich jetzt nicht benennen. Ich denke, dass wir, wenn wir bestimmte Themen haben, die wir besprechen, da auch Ökonomen ausfindig machen, die was Interessantes zu sagen haben. Ja, du hast ja Hein gelesen, den Postkensianer, wegen der Verteilungsfrage, verteilungsökonomischen Frage. Und du bist ja auch jemand, der in Gesprächen immer wieder signalisiert, dass wir uns eigentlich Richtung einer politischen Ökonomie in unserem ganzen makroökonomischen Bild irgendwie entwickeln sollten. Wer käme denn da überhaupt in Frage dafür? Naja, Hein wäre natürlich auch klasse. Ich meine, ich sehe den immer auf den Veranstaltungen der Böckler-Stiftung, FMK, und ich könnte ihn durchaus ansprechen, wenn wir halt ein konkretes Thema haben, über das wir sprechen wollen, wie der darauf reagiert, wie das mit seinem Terminkalender aussieht, das weiß ich natürlich nicht. Ja, diese postklinzianische Richtung, seine wissenschaftliche Mitarbeit am Lewy-Institut, das hat diesen sehr letzte Zeit öfters begegnet, was das für eine Rolle spielt in Amerika selbst. Also ich sehe da schon genug Ansatzpunkte, wo er auch vielleicht dann anbeißen tut, weil er das gerne vorstellen würde. Es gibt ja nur ganz wenige wie ihn in Deutschland. Ich kann auch mal einen Gedanken geben. Ich suche immer noch, also ich suche nicht, sondern ich würde mir immer noch wünschen, dass wir mal jemanden finden, der sich richtig gut mit Bankeninternas auskennt. Also der mal genau sagen kann, wie die Banken ja so ein bisschen intern so ein bisschen funktionieren, wie zum Beispiel Abläufe sind bei Staatsanleihenvergabe oder ähnliches oder wie die so mit ihren Bilanzen so hantieren. Solche Geschichten, so einen richtigen Bankfachmann, der da mal was zu sagen könnte zu so ein paar Themen. Ja, da würde ich gerne kurz was zu sagen, weil ich eben auch drüber nachgedacht habe, ob wir von den Leuten, die wir schon hier hatten, nicht wieder Leute jetzt erneut einladen wollen zu einer zweiten Runde, um sozusagen in die Details gehen. Also zum Beispiel der Bankeninterne, da wäre doch der Professor Werner irgendwie prädestiniert. Ich würde vorschlagen, dass wir in der Hinsicht vielleicht mal ein Profil erstellen, an einen Bankangestellten, sozusagen unser Anforderungsprofil. Und das schicken wir einfach mal ein paar Banken und dann sehen wir ja, wie die darauf reagieren. Vielleicht schicken sie uns jemanden. Ja. Aber sollen wir jetzt Leute zu einer zweiten Runde einladen? Wie ist da so eure Meinung? Ja, nur einladen, das einladen zu wollen, ist Unsinn, aber wenn dann zum Thema irgendwie, ne? Nee, klar, also ich meine, macht es Sinn? Also haben sich jetzt, sag ich mal, Fragen gestellt, zum Beispiel Werner Plan, ja, war ja auch mal ein Thema. Hat der Bestand oder kann man das nochmal auf den Prüfstand stellen oder wie auch immer? Bei den Ausführungen von Lord Turner, nicht bei dem, was du gesehen hast, Schulim, und sondern bei anderen. Ben hat mir da 9 verschiedene Slides geschickt. Der kümmert sich da auch sehr viel. Der hat sich auch mit Werner auseinandergesetzt. Die positiven Teile hat er integriert, andere hat er verworfen und so weiter. Da sehe ich im Augenblick keine weiteren Fragestellungen. Rolf wollte den Peukert wegen gewisser Thematiken für seinen Themenkreis. Da macht es vielleicht Sinn, jemanden zum zweiten Mal einzuladen. Wenn sich eine konkrete Fragestellung bei Werner wieder ergebe, dann gerne auch wieder ihn, aber die sehe ich im Augenblick nicht. Also ich denke auch, dass es sinnvoller wäre, neue Personen ranzuziehen, denn ich glaube, die Grundposition der bereits hier Gewesenen wird sich so nicht verändern und ich glaube auch, die Fragestellungen werden wahrscheinlich nicht so verschieden sein. Hast du denn überhaupt noch jemand im deutschsprachigen Raum, Patrick, oder sind da nur noch angloamerikanische Ökonomen für dich interessant? Nee, ich fände es einfach, also ich meine, das ist natürlich wahrscheinlich illusorisch, aber es wäre schon mal spannend, jemanden aus der Zentralbank einfach auch direkt hier zu haben, von der Deutschen Bank oder so. Es gab ja mal ein Gespräch da in Frankfurt, wo ihr alle hin seid. Deutsche Bank ist ja keine Zentralbank. Entschuldigung, von der Deutschen Bundesbank, genau, oder von der EZB oder wem auch immer. Ihr wart ja mal bei so einem Gespräch, bei so einem Interview. Ich denke, sowas würde eben auch mal ziehen, weil ich glaube, wir haben jetzt schon Fragestellungen in Klammern, die auch der Werner damals den Zentralbankern gestellt haben, wo wir sie ganz konkret eben nach ihrer Geldordnungsvorstellung befragen können und warum sie eben teilweise so handeln, wie sie handeln. Denn ich habe oft den Eindruck, dass zwischen den Zeilen man doch rauslesen kann, dass ihnen schon bewusst ist, dass diese Limitierungen, die sie sich selbst auferlegen, de facto keine sind und auch diese Limitierungen sich gar nicht so auswirken, wie immer vorgegeben wird. Ja, also sei es, dass Draghi jetzt die Märkte mit Geld flutet, sei es, dass sie natürlich die Bank of Japan wahrgenommen wird, sei es, dass ja mittlerweile auch in Studien, die ich ja auch schon gepostet habe, so ganz verschämt doch irgendwie angedeutet wird, dass, der Markt ein gewisses Eigenleben führt, auf das man nur begrenzten Einfluss hat. Aber in der Öffentlichkeit tritt halt die Zentralbank ganz anders auf. Und da fände ich eine Diskussion spannend darum, inwiefern dieses Schauspiel sein muss, damit sie ihre Funktion erfüllen kann oder inwiefern das eben wirklich nur noch Attitüde ist und ob man nicht rationaler einfach mit den Mitteln, die man hat, umgehen sollte. Das ist interessant, was du gerade sagst. Ich gebe dir jetzt wieder einen neuen Link. Da geht es genau darum, aber das ist nicht die europäische Diskussion, sondern die amerikanische Diskussion. Das dürfte dich interessieren, warum die USA einen neuen Leitzins mit einer ganz anderen Funktionalität benötigen. Das ist eigentlich genau diese Problematik, die ihr eben darstellt, dass diese alte Verwendung des alten Leitzinses eigentlich gar nicht mehr das bewirkt, was sie uns hier suggerieren und dass man in dieser Krise das auch ganz klar, dass das irgendwie sich manifestiert. Das habe ich ja eben hier reingepostet. Moment, jetzt. Mit der EZB-Besuch, wo wir da zu viert waren, da sind wir auf 2 Abteilungsleiter gestoßen. Da wirst du immer nur ein Treffen vor Ort organisieren können. Also ich sehe da keine Chance, dass wir da eine Mumble-Sitzung mit denen hinbekommen. Also musst du mit ganz konkreten Fragestellungen bei dieser Public Relations Managerin dort praktisch einreichen, die dir dann die Zielpersonen ausfindig macht und so weiter und dann kommt ein Termin zustande. Das ist die Vorgehensweise dort. Matthias, da habe ich mitgelesen gehabt und das sehe ich nicht so. Also ich finde, ein Versuch wäre es wert und es wäre vielleicht wirklich eine schlaue Idee, wenn wir die groben Themengebiete, die wir ansprechen wollen, in eine Einladung mit reinpacken und drum bitten, dass sie uns jemanden schicken, der einen Computer bedienen kann. Das wird nicht so schwer sein. Und ich glaube, die Hürde ist dadurch, dass wir es im Mumble machen, sehr viel geringer und ein Angebot wert. Wenn der Arne das nächste Mal da ist, er ist ja der Kontaktperson, auf die Managerin dort eingestellt ist, dann können wir ihm ja diesen Vorschlag unterbreiten, ob er den für sinnvoll erachtet. Also eine Einladung auf jeden Fall, Piratus, die sollten wir auslassen dürfen, oder nicht? Dann müssen wir uns nur zur Erarbeitung der Themen treffen, oder? Jetzt können wir doch das nächste Mal auf die Tagesordnung setzen. Wir haben es jetzt nicht wirklich eilig. Und von daher können wir doch einen schönen Punkt draus machen. Also und wer schon vorab was reinschreiben will, kann ja dann nach der Sitzung anfangen. Glaubst du, Patrick, dass wir da unterschiedliche Einschätzungen bei Bundesbank und EZB haben? Na, davon gehe ich mal ganz stark aus. Ja. Also zumindest, wenn man sich das Führungspersonal anschaut, denke ich, gäbe es da schon den einen oder anderen Streitpunkt. Aber der wird ja auch öffentlich in den Medien eben ausgetragen. Aber letztendlich wäre es mal wirklich spannend, weil ich glaube, auch die Bundesbanker wissen ja, ich meine, die nehmen ja die Realität auch wahr. Ich meine, sie treten da irgendwie etwas altbacken auf, aber letztendlich müssen sie ja auch anerkennen, dass wenn die Welt sich so verhalten würde, wie sie es vorgeben, wir jetzt ganz andere Situationen hätten, als wir sie tatsächlich haben. Das heißt, die Realität widerlegt ja eigentlich, sage ich mal, diese klassische Geldtheorie, der sich die Bundesbank ja verpflichtet fühlt. Und das finde ich halt einfach interessant, mal jemanden zu fragen, warum behauptet ihr immer noch denselben Kram, stoisch oder autistisch, wie ich es auch manchmal nenne, obwohl euch doch die Realität jeden Tag widerlegt. Das ist doch irgendwie absurd, ja? Ja, also... Ja, aber genau das bekommst du dann auch zu hören. Also die Grünen haben ja bei ihren beiden Kongressen jeweils einen Vertreter gehabt von der Bundesbank. Einmal den Dobrindt und einmal die Lautenschläger. Und die haben mehr oder weniger genau das gemacht, was du gerade gesagt hast, Patrick. Ja, und da muss man eben nachbohren. Also gar nicht so sehr mit ihnen über das Geldsystem an sich diskutieren, weil ich glaube, was die dazu zu sagen haben, das kann man sich auch aus jedem besseren Lehrbuch ziehen, sondern zu fragen, warum sie diese Widersprüche der Realität zu ihrer Theorie einfach nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Das fände ich mal wirklich interessant, wenn man da genau an dem Punkt immer wieder in dieselbe Kerbe schlägt, bis man eine vernünftige Antwort darauf kriegt. Weil es ist ja so offensichtlich, dass das einfach eine Agenda ist. Nur wird das wahrscheinlich selten hinterfragt und deshalb kommen die halt immer wieder damit durch. Sie lassen sich keine theoretische Debatte ein, sondern die tun sich hinter ihrem Mandat verschanzen. Das habe ich die Erfahrung gemacht, als wir in Frankfurt beim EZB-Termin waren. Als wir da die ganze aktuelle Diskussion versucht haben, der Niklas Hofer und ich zu thematisieren, haben wir immer das als Antwort bekommen, was da in Amerika passiert und Unabhängigkeit der Notenbank und die aktuellen Maßnahmen der Fed und so weiter. Immer das Mandat der EZB ist so und so, das haben wir eingehalten, das haben wir erfüllt und so weiter. Das waren dann immer die Antworten. Rolf hat sich das Wort gemeldet. Ja, also ich stehe noch in Kontakt mit einem Dr. Kurt Bayer, der mal die Übersetzung der Functional Finance von Lerner 74 veröffentlicht hat. Und der hatte halt diverse leitende Positionen inne bei der Weltbank, beim österreichischen Finanzministerium. Ja, vielleicht wäre es interessant, ihm mal diese Fragen zu stellen, wobei nach meiner Wahrnehmung seine Position heute, glaube ich, nicht so deckungsgleich sind mit den unseren. Inwiefern? Ja, diese Erfahrung hast du ja bei Stützel auch schon gemacht, Rolf. Den späten Stützel. Ja, der späte Stützel ist furchtbar, aber der ist ja nun auch schon lange tot. Ich kann ja mal einen Link zur Vita reinstellen, ob der Mensch für uns interessant ist. Und ich hatte schon versucht, ihn vielleicht ja auch zu interessieren für unsere Arbeit und halt auch Links und einen Hinweis auf die geplante, auf das geplante Kaminzimmergespräch an ihn zu senden. Und ja, der antwortet halt nicht prompt. Ich nehme an, der ist immer viel beschäftigt, aber der wird sich wohl noch melden. Der dürfte aber auch schon etwas älter sein, oder? Geboren 1943. Ja. Entschuldigung, für dich, der Link ist raus. Sorry. Hat noch jemand etwas? Vielen Dank. Zu möglichen Kandidaten für folgende Gespräche zu sagen. Also ich fasse zusammen, wir haben jetzt so ein paar Möglichkeiten. Nächste Woche sollten wir dann mal versuchen, etwas zu formulieren, was wir kläfferisch der Bundesbank oder der EZB stellen könnten. Und bei den anderen Kandidaten steht überall schon jemand dahinter. Cosmic schreibt, ist bei Anke und Dani dran und beim Christian Ansberger, wer auch immer das ist. Das ist vom Club of Rome. Okay. Felber haben wir auf der Agenda. Entweder, ich weiß noch nicht, vielleicht schreibe ich ihn doch vorher nochmal an und AMT versucht ihn dann nochmal direkt anzusprechen. Müssen wir mal schauen, mal absprechen, aber ja. Sinnvoll zweigleisig zu fahren, genau. Probier du den offiziellen Kanal und ich probiere es, wenn er in München ist. Gut. Wenn dazu nichts mehr ist, würde ich jetzt zum nächsten Thema übergeben. 1, 2, 3. Gut. Dann der hat ja vorhin einer den Top-Tagespolitik ernst genommen und im Pilz kann man nicht sehen, wer das denn reingestellt hat. Ist der noch da oder die das reingestellt hat? Scheinbar nicht. Ja, es geht um die Auswirkungen der amerikanischen Notenbankpolitik auf die Schwellenländer und den Kapital, den satten Stop und dass die jetzt diese Fragile Five unter massivem Druck sind seit letztem Jahr. Es hat sich jetzt am Jahresanfang deutlich zugespitzt, dass einige Länder hier massiv ihre Leitzinsen anheben mussten, weil sie mit Deviseninterventionen nichts mehr erreicht haben. Und darauf zielt eigentlich dieser Link wahrscheinlich. Was ist denn? Ja, ich finde, man könnte dieses Thema mal exemplarisch nehmen, indem man sagt, man betrachtet jetzt einfach mal Strategie Japan. Wir fluten, bis der Arzt kommt, mit allen Theorien, die es dazu so gibt. Und jetzt hier als Kontrastprogramm nehmen wir halt Türkei. Wir hauen einfach mal die Zinsen hoch, bis der Arzt kommt. Und anhand dieser empirischen Beispiele könnte man ja mal die eine oder andere Theorie, die ja hier seit 2 Jahren intensiv diskutiert werden, zur Wirkung des Zinses oder der Kreditmenge oder Geldmenge, einfach mal überprüfen, weil das sind ja nun genau diametral entgegengesetzte Strategien. Und schauen wir mal in den nächsten Monaten, was so daraus wird. Ja, das ist ein sehr guter Vorschlag. Den kann ich nur unterstützen. Ergänzend kann man nur sagen, heute Abend ist der Offenmarktausschuss in der FED tagt heute und wird das weitere Vorgehen mit dem Tapering, also dem Zurückführen des Quantitative Easing, besprechen. Und davon waren die Schlagzeilen heute, ist das Schicksal dieser Schwellenländer abhängig angeblich. Das ist die letzte Sitzung, die Ben Bernanke leiten wird. Er scheidet am 31. Januar aus und dann übernimmt die Yellen. Da war auch ein interessanter Artikel über sie. Die ist ja die Ehefrau von diesem, habe ich den Namen vergessen, amerikanischen Ökonom, der mit Schiller zusammen dieses Animal Spirits Buch geschrieben hat. Und die hat in ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit, das ist ja interessant zu wissen, was die neue Notenbankchefin ist, was die wissenschaftlich in der Vergangenheit untersucht hat. Das war ja auch bei Ben Bernanke so interessant. Da hat ja die Koryphäe für die Great Depression in den 30er Jahren und der war ja dann wirklich zum richtigen Zeitpunkt im Amt sozusagen. Und bei Yellen kann man ganz klar konstatieren, dass man da durchaus sagen kann, dass da die Rolle des Staates doch einen viel größeren Raum einnimmt, als das vorher bei Bernanke oder gar bei Greenspan gewesen ist. Den Link werde ich auch noch verlinken, den muss ich bloß jetzt ein bisschen mühseliger heraussuchen. Aber deine Vorgabe hier, dass wir jetzt die Lösungsversuche, Deviseninterventionen, das Japan, einfach Geld drucken, bis die Schwarte kracht, Kapitalverkehrskontrollen ist eine weitere Möglichkeit, Patrick, die da eine Möglichkeit bete. Das hat Malaysia gemacht in der Asienkrise damals. Das sollten wir wirklich mal anhand von 5, 6 Schwellenländern und Japan empirisch verfolgen in den nächsten Monaten. Kann ich dir nur recht geben. Ansonsten 4 auf 10% ist halt auch ein ganz schöner Sprung, ne? Ja, aber das finde ich eben gerade interessant. Also gerade vor dem Hintergrund der Diskussion, die wir ja vor 1, 2 Wochen mal andiskutiert hatten zum Thema, also die ja auch Inhalt meines Blogartikels war, überhaupt sozusagen Wirkung des Leitzinses der Zentralbank, wäre natürlich interessant zu sehen. Jetzt hat sich mal einer getraut, sage ich mal, massiv erhöht, statt immer nur um ein paar Bruchteile von Prozentpunkten in nahe der Nulllinie was zu tun. Vielleicht hat's ja einen Effekt. Also dann würde ich mich sozusagen auch eines Besseren belehren lassen. Aber das müsste man jetzt eben mal verfolgen. Also es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder es passiert jetzt signifikant was oder es passiert eben nichts. Oder wenig. Ja, es ist ja auch so, dass die Ankündigungen extrem heiß laufen, dass langsam wirklich was Massives passieren muss, Und von daher ist es ja immer nur die Frage, wann und genau wer bestimmt, was dann am Ende passiert. Und das ist, finde ich, momentan extrem undurchsichtig. Bekommen wir denn überhaupt vernünftige Geldmengendaten und Kreditvolumendaten aus der Türkei? Nein, es reicht erst einmal schon einigermaßen diesen Nevermind the Market und den Fazitblock. Die berichten da eigentlich sehr zeitnah darüber, Patrick. Dort kannst du wirklich auch dauernd Nobelpreisträger oder andere Ökonomen, die da Stellung abgeben, genau zu diesen Fragestellungen und so weiter, da kann man sich schon ein bisschen orientieren. Die harten Fakten der Geldmenge, das wird schwierig. Da wirst du wahrscheinlich wieder ganz spezielle Arbeiten heran müssen. Also im Augenblick ist der neue Chefökonom, der Südkoreaner für den BIZ, hat der Braunberger von der FAZ mehrere seiner Studien, die er veröffentlicht hat in den letzten Monaten, zeigt, dass nicht mehr die Geldvergabe der Banken, also der Geschäftsbanken, die haben in einer ersten Phase diese Liquiditätsschwemme in die Schwellenländer gebracht, dass das abrupt beendet war 2007, 2008 mit Ausbruch der Finanzkrise und dass an ihrer Stelle dann die Kapitalsammelstellen getreten sind. Die haben das billige Geld, was sie in den USA praktisch noch bekommen haben, oder was ihnen zugeflossen ist, besser gesagt, durch das haben sie dort angelegt und die reagieren jetzt. Und es ist auch noch ein interessanter Aspekt, dass die Tochtergesellschaften von Unternehmen, von Banken zum Beispiel aus Brasilien oder anderen Schwellenländern am Finanzplatz London dann aber in Dollar oder in Pfund Anleihen ausgeben, die in den Kapitalbewegungen überhaupt nicht ersichtlich sind. Das sieht dann so aus, als hätte England von den USA einen Kapitalzufluss. Aber eigentlich ist er einer, der Brasilien zugeflossen ist. Also das sind hochinteressante Studien, die dort tagtäglich eigentlich veröffentlicht werden und die wir wirklich stärker in den Fokus nehmen sollten. Wie jetzt nochmal, Brasilien begibt Anleihen in England in Dollar oder was? Ja, von NFC, das ist ein moderner Begriff, was eigentlich nicht anderes heißt als Tochtergesellschaften wahrscheinlich. Von entweder brasilianischen Unternehmen oder Banken und so weiter. Die die Anleihen in London auf dem dortigen Finanzmarkt aufnehmen. Und das wird in den internationalen Statistiken als ein Kapitalfluss von meistens von Amerika oder von Kontinentaleuropa nach England gewertet und nicht nach Brasilien. Mhm. Kenne ich noch gar nicht. Und wie kriegen die Brasilianer denn das Geld? Also können sie ja noch nichts mit anfangen, nur weil sie auf der Insel Geld haben. Ich suche nochmal dieses Werk raus, Moment. Aber das ist dann versteckt in dem Artikel von diesem neuen Chefökonom, der jetzt im Februar das Amt antritt bei der BIZ. Dauert einen Moment. Jo, such den mal. Fazit, wir verfolgen das. Augen auf im Straßenverkehr, im Zinsverkehr, so. Und dann würden wir zu Top Sonstiges kommen. Mit Rolf, oder was, weiß ich nicht, wer das geschrieben hat. Grübelfix hat es geschrieben vielleicht. Der hört aber nicht mehr zu. Ja, also das sind so die Themen, mit denen ich mich beschäftige. Ich habe auf der Mailingliste mitbekommen, dass da sehr intensiv über sinnvolle Sekundärverteilung innerhalb der Makroökonomie gesprochen wurde. Und ich denke, dass das sinnvoll ist, sich dann in dem Zusammenhang auch zunächst mal mit der Primärverteilung, also der Verteilungstheorie und der Preistheorie zu beschäftigen. Und wenn es jemanden gibt, der in diesem Bereich bereits Kenntnisse hat, würde mich das freuen, mich mit ihm austauschen zu können. Es hatte sich ja über die Mailingliste da niemand zu geäußert, sodass ich vielleicht in absehbarer Zeit auch mal vorstellen kann, was ich mir bis dahin erarbeitet habe. Plus eins. Also spontan kann ich dazu auch nichts sagen. Ich vermute aber, dass es Details wären, die aber heruntergebrochen ziemlich einfache Sachen sind und die wir, wenn du sie vorstellst, sofort diskutieren können. Kann das sein? Ja, das weiß ich nicht, ob das so einfach ist. Allerdings denke ich, dass über bestimmte Filterungen schon Konsens schnell hergestellt werden kann, dass halt Verteilungstheorien der Klassik und Neoklassik nicht ganz so interessant sind. Und bei der Marx'schen Verteilungstheorie habe ich keine Ahnung, wie das in der Gruppe aussieht. Und ja, denke, dass für uns vielleicht Kaldor und Kalecki insbesondere interessant sind. Und ich versuche mal in der nächsten Zeit was zusammenzustellen, aber wie gesagt, ich lese hier zu diesem Themenkomplex halt verschiedene Bücher und ich halte das eigentlich erstmal für sinnvoller, wenn ich damit vorangekommen bin. Ja. Sonst noch jemand was zum Top Sonstiges? Das nicht, aber Link ist jetzt zu sehen von allen, oder? Hier von der FAZ, meinst du? Jo. Wie gesagt, die wissenschaftlichen Unterartikel sind dann verlinkt. Jo. Kannst auch vielleicht auch noch ein Set posten. Ansonsten würde ich dann jetzt die offizielle Sitzung beenden. Um 22.14 Uhr. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.